Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So yesterday we talked about the importance of being a devoted believer and not just a believer. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ein hingegebener Gläubiger zu sein und nicht nur ein Gläubiger. Look what he says next. Schau, was als nächstes sagt. Who have been made holy by being one with Jesus, the Anointed One. Die heilig gemacht worden sind, indem sie mit Jesus, dem Gesalbten, eins sind. My dear friends, this is such an important truth. Meine lieben Freunde, das ist eine so wichtige Wahrheit. There are many different opinions about being holy. Es gibt viele verschiedene Meinungen über das Heiligsein. Being holy and a saint is the same thing. Heilig zu sein und ein Heiliger zu sein ist dasselbe. Because a person who has been made holy is now a saint. Denn eine Person, die heilig gemacht wurde, ist jetzt ein Heiliger. One is a noun and the other one is something that has happened. Das eine ist ein Nomen, das andere ist etwas, das geschehen ist. There are different opinions about a saint or what it means to be holy. Es gibt verschiedene Meinungen darüber, was ein Heiliger ist oder was es bedeutet, heilig zu sein. But the Bible is very clear about it. Aber die Bibel ist das sehr eindeutig. The Bible is clear that you don't become a saint after you die. Die Bibel sagt ganz klar, dass man nicht nach dem Tod ein Heiliger wird. Like in some churches. Wie es in manchen Kirchen der Fall ist. The Bible is also very clear that you don't become a saint or you don't become holy through what you do. Die Bibel sagt auch ganz klar, dass man nicht durch das, was man tut, heilig wird oder ein Heiliger wird. Many Christians still believe that. Viele Christen glauben das immer noch. They think that if they live a holy life, that's how they become holy. Sie denken, dass sie heilig werden, wenn sie ein heiliges Leben führen. Of course, we know that this is not the truth at all. Natürlich wissen wir, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. I heard this story when I was a child. Als ich ein Kind war, hörte ich folgende Geschichte. That this preacher came and he preached at a certain church. Ein Prediger kam und predigte in einer bestimmten Gemeinde. And he preached how important it is that we are holy. Er predigte, wie wichtig es sei, dass man heilig ist. And then he focused the whole sermon about what not to do in order to be holy. Dann widmete er die ganze Predigt dem Thema, was man nicht tun sollte, um heilig zu sein. He would say, if you really want to be holy, you must not smoke. Er sagte, wenn du wirklich heilig sein willst, darfst du nicht rauchen. If you really want to be holy, you must not drink alcohol. Wenn du wirklich heilig sein willst, darfst du keinen Alkohol trinken. If you really want to be holy, you must not go and dance. Wenn du wirklich heilig sein willst, darfst du nicht tanzen. And he spent a whole message about talking what makes a Christian holy. Er hielt eine ganze Predigt darüber, was einen Christen heilig macht. At lunchtime, he had lunch at a member of the church who was a farmer. Dann aß er zu Mittag bei einem Mitglied der Gemeinde, einem Landwirt. And after lunch, the farmer stood up and he said to the pastor. Nach dem Essen stand der Bauer auf und sagte zu dem Pastor. I would like to take you to my stable. Ich möchte dich gerne in meinen Stall führen. Because I have a very holy donkey. Denn ich habe einen sehr heiligen Esel. And he took him into the stable and he showed him the donkey. Er führte den Pastor in den Stall und zeigte ihm den Esel. And he said, look, my donkey is so holy. Er sagte, schau, mein Esel ist so heilig. He doesn't smoke. Er raucht nicht. He doesn't drink alcohol. Er trinkt keinen Alkohol. He never dances. Er tanzt nie. He's a very holy donkey. Er ist ein sehr heiliger Esel. But you know how many Christians believe that holiness has to do with what we do. So viele Christen glauben, dass Heiligkeit etwas damit zu tun hat, was man tut. But look what Paul tells us here. Aber schau mal, was Paulus hier sagt. He says we have been made holy by being one with Jesus. Er sagt, dass wir heilig gemacht worden sind, weil wir mit Jesus eins sind. So here are some very important truths. Hier sind also einige sehr wichtige Wahrheiten. The first truth is that we have already been made holy. Die erste Wahrheit ist, dass wir bereits heilig gemacht worden sind. The moment you get saved, you have been made perfectly holy. In dem Moment, in dem du gerettet wirst, wirst du vollkommen heilig gemacht. The moment you are saved, you are a saint. In dem Moment, in dem du gerettet wirst, bist du ein Heiliger. Before you did any good thing for Jesus, you have already been made holy. Bevor du irgendetwas Gutes für Jesus tun kannst, bist du bereits heilig gemacht worden? Why is this so important for us to understand? Warum ist es für uns so wichtig, dies zu verstehen? Because you will always act according to your perceived identity. Weil wir immer nach unserer wahrgenommenen Identität handeln. I've said this so many times. Ich habe das schon so oft gesagt. People don't act according to their identity. They act according to their perceived identity. Die Menschen handeln nicht nach ihrer Identität, sie handeln nach ihrer wahrgenommenen Identität. So if you believe that you have to do good works to become holy, guess what will happen in your life? Wenn du also glaubst, dass du gute Werke tun musst, um heilig zu werden, rate mal, was in deinem Leben passiert. You will always try to do good works and yet you will always fail. Du wirst immer versuchen, gute Werke zu tun und doch wirst du immer scheitern. Because you don't see yourself yet as holy. Weil du dich noch nicht als heilig siehst. You will be like a donkey that has a carrot tangling in front of its nose. Du wirst wie ein Esel sein, dem eine Karotte vor der Nase baumelt. Always trying to get to a goal that you will never get to. Und ständig versuchen, ein Ziel zu erreichen, das du nie erreichen wirst. My dear friend, please believe in your heart today. Mein lieber Freund, bitte glaube heute in deinem Herzen, that you are not a sinner saved by grace. Dass du kein Sünder bist, der aus Gnade gerettet wurde. You were a sinner. Now you are a saint. Du warst ein Sünder, jetzt bist du ein Heiliger. You're perfectly holy. Du bist vollkommen heilig. Since you always will act according to your perceived identity, du wirst immer so handeln, wie du deine Identität wahrnimmst. If you can convince your heart today, wenn du dein Herz heute überzeugst, and make a choice to believe this biblical truth, und die Entscheidung triffst, dieser biblischen Wahrheit zu glauben, that you already have been made holy, it has nothing to do with you. Dass du bereits heilig geworden bist und dass es nichts mit dir zu tun hat, you will now act according to your perceived identity. Wirst du von nun an nach deiner wahrgenommenen Identität handeln. This means you will start to live a holy life. Das heißt, du beginnst ein heiliges Leben zu führen. Christian life must not be an effort. It must be very natural. Das christliche Leben darf keine Anstrengung sein. Es muss etwas ganz Natürliches sein. But nobody can act naturally like a holy person unless you believe that you are a holy person. Aber du kannst dich nicht auf natürliche Weise wie ein heiliger Mensch verhalten, wenn du nicht glaubst, dass du ein heiliger Mensch bist. It is one of my passions to bring the Christians to the place where they believe who they actually are. Es ist eine meiner Leidenschaften, die Christen an den Punkt zu bringen, dass sie glauben, wer sie wirklich sind. If every Christian would walk down the earth knowing who he is, the world would be a much different place. Wenn jeder Christ auf der Welt wüsste, wer er ist, wäre die Welt ein ganz anderer Ort. So why don't you meditate on this truth today? Warum meditierst du nicht heute über diese Wahrheit? Why don't you keep saying, Jesus, I thank you so much that I'm already perfectly holy. I am a saint. Warum sagst du nicht immer wieder, Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich bereits vollkommen heilig bin. Ich bin ein Heiliger. It's the biblical truth. Das ist die biblische Wahrheit. And tomorrow I will talk a little bit more about that. Morgen spreche ich noch ein bisschen mehr darüber.